Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 27. April 98. Es hat diesen Winter und Frühling ein rechter Unglücksstern über mir gewaltet, denn seit dem Oktober bin ich schon das vierte Mal durch Krankheiten unterbrochen worden. Jetzt war ich wieder ganzer 14 Tage an einem Katarrhfieber krank und musste sogar etliche Tage das Bette hüten. Es hat mich sehr angegriffen, besonders ist mir der Kopf ganz verwüstet. Vorher war Goethe 14 Tage hier, wo ich auch wenig arbeitete, so daß ich jetzt anhaltend 5 Wochen für meine Arbeit so gut als ganz verloren habe und wenigstens ebenso viel Zeit während des Winters. Das Schlimmste ist, daß ich außer der Zeit auch noch die Lust an meiner Arbeit verloren und sie vielleicht in vielen Wochen nicht wiederfinde. Deine Kritik des Almanachs hat Goethe viel Vergnügen gemacht. Er hat sich lange damit beschäftigt, indem aber, was du über den Ibikus und Polykrates sagst, und was ich auch für gar nicht ungegründet halte, ist er nicht deiner Meinung und hat sich beider Gedichte nachdrücklich gegen dich und gegen mich selbst angenommen. Er hält deinen Begriff, aus dem du sie beurteilst und tadelst, für zu eng und will diese Gedichte als eine neue, die Poesie erweiternde Gattung angesehen wissen. Die Darstellung von Ideen, so wie sie hier behandelt wird, hält er für kein Deor der Poesie und will dergleichen Gedichte mit denjenigen, welche abstrakte Gedanken symbolisieren, nicht verwechselt wissen, etc. Dem sei wie ihm wolle, wenn auch die Gattung zulässig ist, so ist sie wenigstens nicht der höchsten poetischen Wirkung fähig, und es scheint, daß sie deswegen etwas außerhalb der Poesie zu Hilfe nehmen müsse, um jenes Fehlende zu ergänzen. Wir sind noch in der Stadt, meine Krankheit und das noch raue Wetter haben mir noch nicht erlaubt, in den Garten zu ziehen, dort hoffe ich, nach und nach wieder Stimmung zur Arbeit zu finden. Iffland spielt gegenwärtig wieder 8 Tage in Weimar. Schröder hat Lust auf das Spätjahr, auch dahin zu kommen und den Wallenstein zu spielen. Ich fürchte aber, dass dieser wenigstens die Ausarbeitung für das Theater nicht so früh fertig werden kann, um noch vor dem Herbst einstudiert zu werden. Huber ist jetzt in Tübingen und ein Gehilfe Possels bei der neuen Weltkunde. Wie hat er sich doch seine ganze Lebensbestimmung verdorben? Er ist zu einer immensen Schriftstellerei genötigt, um zu existieren. Dein SCH